So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich bin sehr gespannt heute auf eure Anrufe, denn wir haben ein interessantes Thema, finde ich. Das Thema heißt Hochzeitsnächte. Ich möchte gerne mit euch über besondere Vorkommnisse in eurer Hochzeitsnacht sprechen. Zum Beispiel über Streit, Unfälle, Enttäuschungen, Pannen, Ängste. Vielleicht hat jemand von euch in Las Vegas geheiratet. Vielleicht ist die Braut, eure Braut, in der Hochzeitsnacht durchgebrannt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber man hört ja so viel. Gab es in eurer Hochzeitsnacht Gruppensex? Ich weiß es nicht, ich frage euch. Was ist Besonderes in eurer Hochzeitsnacht passiert? An schrägen und Dingen, die zum Schmunzeln sind, oder vielleicht auch an sehr traurigen und sehr angstvollen Dingen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. So, und schon geht es los mit Ina. Und Ina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ina, du bist eine verheiratete Frau oder warst eine? Ich bin mittlerweile geschieden. Mein Mann hat mich jetzt leider sitzen lassen. Oh je. Wie lange warst du verheiratet? So knapp 9 Monate. Oh, offiziell. Das ist... Also auf den Papieren natürlich ein bisschen länger, bis die Scheidung durch war, aber wir haben 9 Monate dann nochmal zusammengelebt als verheiratetes Paar. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt? Am 2.4.04 haben wir geheiratet und ja, zum Jahre 2005 waren wir dann getrennt. Ach so, da warst du noch recht jung. Ich war recht jung, ja, aber wir kannten von Kindesbein an. Als ich 12 war, sind wir zusammengekommen. Gefestigt hat sich dann, wo ich so 15, 16 war. Mhm. Und ja, bis zur Hochzeit war alles toll. Und während der Hochzeit ist dann alles kaputt gegangen. So, was war nun in der Hochzeitsnacht, bei euch los? Wir haben uns gestritten, aber aufs Übelste. Aufs Übelste? Ja, es hat schon angefangen auf der Hochzeit. Wir hatten die Brautentführung gemacht. Und die was? Die Braut? Die Brautentführung. Die Brautentführung, alles klar. Ja. Und wir sind dann ja zu einer Kneipe gefahren, wo er mich dann hätte auslösen müssen für ja Centbeträge, sagt man mal. Mhm. Und das war schon zu viel, da hat der Streit schon angefangen, das wäre alles eine Frechheit gewesen, wie man das hätte machen können. Wie, der wollte nicht die paar Cent da bezahlen für dich? Nein, das weiß ich nicht wert. Das ist dann schon echt traurig gewesen. Wir sind dann nach langer Diskussion zurück zur Feier. Die Feier war dann aber auch vorbei. Wir sind nach Hause gefahren und die Nacht ging dann weiter, dass wir uns nur gestritten haben. Letzten Endes habe ich auf der Couch geschlafen und er betrunken im Bett. Ach du lieber Himmel. Ihr kanntet euch ja nun schon so lange vorher. Die Tage und Wochen vor der Hochzeit, waren die gut? Waren die schön? Die waren schön. Wir waren beide aufgeregt. Wir haben uns gefreut auf die Hochzeit, weil wir haben eine Limousine gehabt. Wir haben in Weiß auf dem Schloss geheiratet. Und wie viele Gäste waren da? Gäste waren nicht viel. Wir haben im engsten Kreis, also nur Familie und die engsten Freunde geheiratet. Also rund 80 Leute. 80 Leute? 80? Ja, waren es nicht. Ich habe nicht verstanden. 80? 80, ja. Ja, gut, das war schon eine ganz schöne große Gruppe. Ja, aber... Wie gesagt, das Größte war eigentlich nur Familie. Wir hatten das in verschiedene Tische aufgeteilt. Ja. Und es gab nur einen kleinen Tisch, wo unsere Freunde dabei waren. Also schon ein ganz besonderer Tag. In Weiß, mit einer Limousine und auf einem Schloss, wo alles eigentlich schön laufen sollte. Wie erklärst du dir das denn, dass der genau an dem Tag dann so komisch drauf war? Erst dachte ich, es wäre der Alkohol gewesen. Beziehungsweise ich habe es dann letzten Endes gehofft. Normalerweise, wir hatten die Absprache, dass wir beide uns nicht betrinken. Hm. Er hat dazu, erst hin und her, er war eigentlich nicht einverstanden, aber er hat zugestimmt. Letzten Endes hat er sich nicht dran gehalten zum Abend hin, dass er dann doch die ganze Zeit getrunken hat. Mhm. Wir hatten ja nur eine Auszugskarte, wir hatten Wein auf der Karte, aber keine harten Sachen wie Wodka oder so hatten wir überhaupt nicht drauf. Ja. Naja, und das hat er sich dann an der Theke selber geholt und selber bezahlt und das konnte man nicht wirklich kontrollieren. War er denn vorher, wenn er getrunken hat, auch schon ein bisschen schräg? Ich habe ihn nie vorher betrunken wirklich erlebt. Wir haben nie viel getrunken. Ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol mittlerweile mehr. Ja. Als ihr damals geheiratet habt, ich habe es gerade nicht so ganz schnell rechnen können, da warst du 17, 18 so, ne? 17. Ich war 19. 19 war ich. Klar, heute 23, ja. Und er? Er war damals 20, also war nicht viel. Wie war denn das dann am, am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht, die... Da ging der Streit weiter. Ich hatte gehofft, wir versöhnen uns da, aber da ging der Streit weiter. Und da war er ja nicht, da war er schon nüchtern, ein bisschen zumindest. Mhm. Und dann ging es in die tieferen Sachen rein, von wegen, ich soll keine Ausbildung machen, ich soll zu Hause bleiben, mich um den Haushalt kümmern. Da ging es dann richtig weiter, dass er mir angefangen hat, Sachen zu verbieten. Aber wie merkwürdig, nochmal gesagt, wenn ihr habt euch so lange vorher gekannt, dass der sich dann von einem Tag auf den anderen verändert hat? Das kann ich bis heute nicht verstehen. Das Ding ist, wir hatten danach, als ich dann ausgezogen bin, also ich hatte dann doch eine Ausbildung angefangen. Mhm. Das war das dann, dass es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich musste dann im Rahmen meiner Ausbildung für einen Monat nach Hannover, weil ich ein Praktikum im Krankenhaus machen musste, weil ich in der Medizin gelernt bin. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann hier in Hannover angefangen nachzudenken. Ich wollte die Ehe retten, bin dann Wochenende runtergefahren. Da war das erste Mal alles soweit eigentlich wieder in Ordnung. Wir haben uns verstanden, wir haben geredet. Er meinte sogar, weil ich eine Möglichkeit hatte, weiter in Hannover arbeiten zu können, dass er mitkommen würde. Hm. Ich bin dann mit einem guten Gewissen wieder zurück nach Hannover gefahren. Hm. Und den Montag dann habe ich die Post hochgeholt und da waren die Scheidungspapiere auf einmal. Das ist ja heftig. Er hat dann das Wochenende noch schön einen vorgespielt. Und das ist heftig. Da hast du dich aber so richtig grundlegend getäuscht in einem Menschen, ne? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Und der hat grundlegend dir was vorgespielt, was ganz anderes. Ja, leider. Er hat mich gehabt, wo ich noch das ganze Geld hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt Soldatin, ich bin mit 17 zur Bundeswehr. Mhm. Hatte dann gesagt, okay, für dich werde ich von der Bundeswehr weggehen, weil er damit nie wirklich zurechtkam, dass ich oftmals woanders war. Ja. Mit der Aussage aber, dass ich definitiv eine Ausbildung noch machen werde, weil das wichtig ist, gerade in dem Alter und Hast du mit dem später oder heute noch irgendwie ab und zu Kontakt? Wir hatten jetzt viele Jahre Funkstelle. Wir hatten jetzt vorgestern das erste Mal wieder miteinander telefoniert, weil ich Post von einem Anwalt bekommen habe, da wo ich herkomme. Mhm. Wollte das mit ihm klären, weil es da auch wieder um Geld ging. Mhm. Bei ihm ging es immer nur ums Geld. Solange ich das Geld hatte, war alles schön. Und ich vermute, dass der Sinneswandel auch daher kam, dass ihm klar wurde, dass das Geld nicht mehr kommt. Ich verstehe. Wie mies, ne? Ja. Und wie war jetzt der Kontakt vorgestern? War das sachlich oder immer noch angespannt? Es war komischerweise gut. Wir haben uns auf einmal gut verstanden und er hat mir erzählt, dass er seitdem noch nie wirklich mehr eine richtige Beziehung hatte, dass er mich immer noch vermisst und dass das alles so leid tut. Fang bloß nicht immer neu mit dem an. Nein. Auf gar keinen Mann, Fall. Mann, also ist deine Hochzeitsnacht, die Erinnerung an deine erste Hochzeitsnacht in deinem Leben, ist ein absoluter Flop, ne? Ja, und jetzt, ich war so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte nie wieder heiraten. Du Arme. Wenn mir jemand sagt, okay, lass uns heiraten, dann würde ich sagen, okay, wenn es dir wirklich um Symbolische geht, können wir das vielleicht kirchlich machen, aber ich möchte nie wieder auf dem Papier verheiraten. Ah, verstehe. Den ganzen Ärger, ich habe 2 Jahre um die Scheidung gekämpft. Mhm. Er wollte dann auf einmal Geld haben, meine Großmutter war gestorben, ich hatte geerbt, da wollte auf einmal was abhaben, er wollte was vom Haus abhaben, was ich geerbt habe. Es geht immer ums Geld. Nur ums Geld, ja. Ja, da muss man dann wirklich sehr vorsichtig sein und... Richtig. Da war auch nichts, ihr habt gestritten, du hast auf der Couch geschlafen, da war auch nichts mit Sex in der Nacht. Nein. Gar nichts. Nein, danach kaum noch. Danach? Das gar nicht mehr. Er war damals mein erster Freund, der erste, mit dem ich Sex hatte und alles. Und das hat bleibende Narben hinterlassen. Verstehe. Brandmarkt, Bina, Kind, sagt man. Ich wünsche dir, dass du einen netten. Hast du einen Freund im Moment? Ich habe jemanden kennengelernt, ja, aber es ist alles noch in der Schwebe, ob das alles. Ja, so funktioniert. Im Augenblick sind wir sehr gut befreundet. Okay. Und ich hoffe, dass da die Gefühle sich von ihm noch her ändern. Dann wünsche ich dir einfach nur Glück. Ja. Das ist doch ein guter Wunsch und das reicht aus, wie auch immer sich das Glück dann entwickelt bei euch. Ja. Naja, und wenn du skeptisch bist in Sachen heiraten, gut, dann muss man ja auch nicht. Man kann ja auch so eng und glücklich vertraut sein. Das. Absolut, das geht sehr gut. Danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast, Ina. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, liebe Leute, solltet ihr gerade zufällig reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Hochzeitsnächte. Ich möchte gerne mit euch über eure Hochzeitsnächte sprechen. Was ist da Besonderes passiert? Gab es eine Enttäuschung? Gab es eine Panne? Seid ihr mit Angst, vielleicht mit großer Angst in die Hochzeitsnacht gegangen? Gab es Streit, so wie Ina das gerade erzählt hat? Ist vielleicht euer Partner sogar fremdgegangen in der Hochzeitsnacht? Hat man ja auch alle schon gehört. Oder habt ihr irgendwo in einem sehr ungewöhnlichen Ort geheiratet und entsprechend dann auch eine exotische Hochzeitsnacht gehabt, Stichwort Las Vegas, aber es gibt ja noch andere Orte auf der Welt. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die Anna ist hier, Anna ist 26. Hallo Anna. Ja, guten Morgen. Guten Morgen Anna. Also ich habe am 18.07.2005 geheiratet. Ja. Morgens um 10 Uhr und habe um 22.10 Uhr mein Kind geboren. Also wir hatten im Prinzip keine Hochzeitsnacht. Das ist ein ganz besonderes Ereignis, wenn das Kind in der Hochzeitsnacht geboren wurde. Ja, sie sollte halt eine Woche später geboren werden, meine Tochter oder unsere Tochter. Mhm. Ja, und wir wollten unbedingt noch, dass wir halt verheiratet sind und das Kind ehelich geboren wird. Und so kam es dann ja auch. Ja, wir hatten noch 9 Wochen Zeit und ja, aber sie hat sich halt entschlossen, sie muss geboren werden, wenn wir unsere Hochzeit machen. Gab es denn am Nachmittag oder so am Nachmittag oder am Tag eine Feier, eine Hochzeitsfeier? Ja, wir haben um 10 Uhr geheiratet, sind dann mit den besten Freunden und Familie essen gewesen und abends haben wir dann die große Feier gemacht mit über 200 Leuten, weil ich bin im Verein, mein Mann ist in einem Verein und da kommen natürlich einige zusammen. Wir haben riesen Familien. Verstehe. Und ich habe halt irgendwann so um 8:30 abends zu ihm gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was in Ordnung, also irgendwie, ich habe das Gefühl, halt Wasser zu verlieren und er sagte dann, ja wie, ich so, ja, guck dir das an. Und er meinte, ja, vielleicht sollten wir ins Krankenhaus fahren. Ich so, wir können nicht fahren. Guck dir die Leute hier an, was sollen wir denen denn sagen? Ja, und wir sind dann im Prinzip einfach verschwunden. Ja, haben uns ins Auto gesetzt und ich bin mit dem Hochzeitskleid im Kreissaal und die Ärzte sagten halt nur noch, wir müssen ihr Kind holen, weil die Herztöne sehr schlecht sind. Das war wohl ein bisschen alles aufregend. Ja. Ja, und dann haben sie dann um 22.10 Uhr ist dann meine Tochter oder unsere Tochter geboren. Und alles gut verlaufen? Ach ja, ihr geht's wunderbar. Ihr geht's wunderbar. Und die Hochzeitsgesellschaft wusste erst gar nicht, wo ihr wart. Nein, nein. Die hatten vielleicht schon gedacht, dass ihr euch zurückgezogen habt in euer Schlafzimmer. Nee, nicht ganz. Wir hatten ein bisschen außerhalb gefeiert. Die haben das gar nicht so mitbekommen. Das ist eigentlich erst nach 12 Uhr aufgefallen, weil man uns halt, hat man uns hinterher erzählt, ein Feuerwerk schenken wollte. Ach so. Als Geschenk, aber das Brautpaar nicht mehr anwesend war. Ist denn der Bräutigam dann irgendwie in der Nacht wieder zurück zur Feier gefahren oder ist er bei dir geblieben? Nee, er ist bei mir geblieben. Halt, unsere Tochter ist auf die Intensivstation halt gekommen, weil sie ja nun mal zu früh ist. Mhm. Ja, und hat eigentlich dann nur durch einen Anruf von meinen Eltern dann gefragt, wo wir denn überhaupt seien. Und er hat dann nur gesagt, ihr seid seit 2 Stunden Großeltern und die wollten das alles gar nicht glauben. Aber da war wahrscheinlich noch mehr los auf der Feier, ne? Als das dann da rund ging. Da flogen die Sektkorken wahrscheinlich. Ja, weil natürlich, da hätte ja keiner mitgemacht. Ja, klar. Ist doch eine tolle, tolle Geschichte, finde ich. Ja. Schöne Erinnerung. Ja, 6 Wochen später haben wir dann halt unsere Hochzeitsnacht nachgeholt. Ach so. Und die war wie? Ja, sehr anregend und sie war nicht geplant, aber indirekt geplant. Also unsere Tochter ist dann entlassen worden und die Großeltern haben sie dann genommen und wir hatten sozusagen eine Nacht für uns und das hatte sich natürlich dann ergeben. Nun kanntet ihr euch ja schon vorher und seid euch ja vorher auch schon ein bisschen näher gekommen. Das Resultat haben wir dann, davon haben wir ja gehört in der Hochzeitsnacht. Als dann die wirkliche Hochzeitsnacht stattfand, ein paar Wochen später, ist da in der Nacht irgendwas anderes zwischen euch passiert als vorher schon? Habt ihr irgendwas anders gemacht? Nö, gar nicht. Nee. Also eigentlich so wie immer. Schön Sex. Ja, so. Sehr schön. Genau. So rundherum. Ja, genau, mit allem drum und dran. Allem drum und dran. Essen gewesen, Kino. Ja, und wie sich das dann halt so ergibt. Super. Dann habt ihr natürlich immer eine tolle Story für eure Kleine, wenn die Kleine mal groß ist, wenn ihr das erzählt. Ja, es stand sogar halt bei uns hier im Kreis in der Zeitung drinne, weil das doch sehr selten ist, dass Kinder in der Hochzeitsnacht geboren werden. Gibt es eigentlich ein Foto, du im Krankenhaus mit dem Hochzeitskleid? Mit dem Brautkleid, ja, das haben sie gemacht, wo ich noch da bin am CTG, das Kind war noch nicht geboren. Ja. Und nachher gibt es halt ein Bild, wo die Familie drauf ist für die Zeitung und wo das Hochzeitskleid neben mir liegt und sie wollten halt, dass ich das gerne anziehe, das Kleid für dieses Bild, aber da habe ich mich dann doch geweigert, weil wir müssen nicht übertreiben. Ja, ja. Also, tolle Geschichte. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Wünsche dir und euch alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Und viel Glück. Ja, danke schön. Liebe Anna, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Thema Hochzeitsnächte. Heute Nacht hier bei uns. Was ist in eurer Hochzeitsnacht Besonderes passiert? Schönes oder auch weniger Schönes, Spannendes, vielleicht auch Lustiges, vielleicht auch Beängstigendes, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Uwe und Uwe ist 50. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Uwe. Ja, unsere Hochzeitsnacht, die endete vor 26 Jahren in einem Chaos. Jetzt im Nachhinein ein lustiges Chaos. Vor 26 Jahren endet sie im Chaos. Erzähl mal. Genau. Ja, normalerweise üblich, ja, sind ja diese Streiche. Das heißt, die Verwandten oder Freunde, die ja, räumen die Wohnung ein bisschen um. Mhm. Also die Luftballons im Schlafzimmer oder so. Mhm. Ja, das ist bei uns dann alles ein bisschen ja, ausgewuchert. Das heißt, als wir dann nach Hause kamen, das sind unsere Schwiegereltern, haben uns dann nach Hause gebracht. Die Oma war auch noch dabei, weil die sollte bei uns schlafen. Das heißt, im Kinderzimmer war noch Platz. Das war soweit damals schon eingerichtet. Mhm. Ja, wir kamen dann unten in die Wohnung rein. War alles dunkel. Die Glühbirnen waren rausgedreht. Mhm. Und ja, das Erste, was ich hörte, war ein Knacken. Bob dann aber nicht orientiert, was es überhaupt gewesen war. Ja, der hat sich dann später herausgestellt, unsere Freunde und meine Geschwister sind dann in der Wohnung gewesen und haben ja zum Beispiel die ganzen Schallplattensammlung, die ich damals hatte, die ich aus den Höhlen rausgenommen, haben die komplett in der Wohnung verteilt. Mhm. Wir im Dunkeln natürlich da rein und da waren schon mal die ersten Scheiben zu Bruch. Das ist aber nicht kein schöner Scherz. Bitte? Das ist aber kein netter Scherz. Nee, haben wir damals ja auch überhaupt nicht gedacht. Ja. Dann, also es waren so diese so LPs und Singles, ne, gab es in der Zeit. Nee, LP gab es. Genau. Die von Frank Duval, ganz neue, die ich mir gerade gekauft hatte. Ja, ja. Die hatte ich dann auch gefunden und war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Dann im Schlafzimmer, damals gab es noch diese französischen Betten, da hatten wir weiße Matratzen drauf oder beige, die waren dann nicht mehr da. Die befanden sich dann, haben wir dann abends gefunden oder morgens früh gefunden in der Garage. Mhm. Die waren natürlich nicht sauber, dementsprechend sahen auch die Matratzen anschließend aus. Aber als ihr da in das Haus kamt, waren eure Freunde nicht mehr da? Nein, die waren alle weg. Die hatten das so präpariert. So wie die? Dann müssen die irgendwann am Nachmittag gemacht ja. haben. Und also die Schallplatten lagen überall rum, die habt ihr zertreten, weil es alles dunkel war. Genau, die Glühbirnen waren ja rausgedreht. Die Matratze war weg. Bitte? Die Matratze war weg. Beide Matratzen waren weg. Dieser große Stoffbär, der immer auf dem Bett lag, weiß ich, so einen Meter groß, da waren eine Gardinen genäht. Mhm. War alles schon ein bisschen heftiger, was da gemacht worden ist. Ja, irgendwann habt ihr doch wahrscheinlich Licht gehabt oder eine Taschenlampe gefunden. Ich glaube, meine Frau oder mein Schwiegervater und meine Schwiegereltern sind da mit reingegangen. Ja. Irgendjemand hat dann eine Glühbirne gefunden, ja. Beziehungsweise hinter der Türe war noch eine Kerze, haben dann eine Kerze hingestellt, die konnten wir dann auch anmachen, hat man jetzt ein bisschen Licht gehabt und hat irgendjemand eine Glühbirne gefunden, die Glühbirne reingedreht. Und dann habt ihr das Chaos gesehen. Dann haben wir das Chaos gesehen. Dann was war denn außer diesen Sachen noch, was du gerade erzählt hast? Bitte? Was war denn außer diesen Sachen, die du gerade erzählt hast, noch verändert in der Wohnung? Zum Beispiel, das Chaos war halt eben, mein Schwiegervater, der wollte halt eben uns nur reinbringen und dann wollte er auf Toilette und wieder losfahren. Der musste auf Toilette, der konnte nicht auf Toilette gehen, weil die Gästetoilette, genau wie Badezimmer, waren auch abgeschlossen, Schlüssel versteckt. Mhm. Unsere Oma, die wollte ins Kinderzimmer, weil da hatte sie vorher schon ihre Sachen hingelegt, die musste dringend ihre Tabletten nehmen. Mhm. Das war ein totales Chaos. Mein Schwiegervater hin und her, meine Oma hin und her. Und so weiter. Und so weiter, klar. Ja, aber das finde ich nur wirklich. Das Chaos war halt eben gewesen im Flur, weil ich war damals noch psychiatrischer Krankenpfleger und habe in der Forensik gearbeitet. Ja. Und auf dem Flurschränkchen, da lag mein Schlüsselbund von der Einrichtung. Mhm. Und der war dann auch weg. Und ja, da war ich dann fast ausgerastet. Da bin ich also wirklich verzweifelt, habe geweint, wie ich dann festgestellt habe, weil zum Zeitpunkt in dieser Forensik, da sind natürlich dann psychisch kranke Straftäter und wenn der Schlüssel wegkommt, Gottes Willen, die dafür verantwortlich halt eben. Ne? Aber jetzt sag mal, das ist doch nur wirklich kein Scherz, was da euer Freund mit euch gemacht hat. Ich habe einen Scherz aufgefunden. Ne? Das finde ich völlig daneben. Das war auch völlig daneben. Also wir hatten da schon damit gerechnet, dass er irgendwas gemacht hat, halt eben diese Luftballons im Bett oder so. Hast du denn, um das gleich mal zu fragen, diesen Schlüssel dann wenigstens bald wieder gekriegt oder gefunden? Ja, das war dann eine andere Aktion. Dann sind wir um 3 oder um 4 Uhr nachts, bin ich dann mit meinem Schwiegervater zu meinem Bruder gefahren, weil ich wusste, dass mein Bruder halt eben auch daran beteiligt war. Mhm. Und der hat dann natürlich, weil der war dann auch schon im Bett, hat die Klingel nicht gehört. Dann habe ich unten bei seinem Schwiegervater oder bei seinen Schwiegereltern geklingelt, weil die wohnen alle im gleichen Haus. Mhm. Ja, der hat dann gegen die Türe geschlagen, weil ich wusste unbedingt meine Schlüssel haben. Mhm. War wirklich dann verzweifelt. Und ja, dann kam der irgendwann nach 5 Minuten und war dann auch knatschig, dass wir den aus dem Bett rausgeholt haben. Ja. Dann konnte ich aber noch nach oben gehen zu meinem Bruder. Und hatte der denn den Schlüssel? Der wusste so ungefähr, der weiß also, das ist, ich glaube meine Schwester, dass die in den Keller gegangen ist und meinte, unter der Treppe irgendwo, dann liegen glaube ich auch Schlüssel, ne? Da war ich aber total erleichtert, als ich da wirklich die Schlüssel gefunden habe. Ne? Also wart ihr quasi die ganze Nacht mit dem ganzen Kram da beschäftigt? Ja, wir haben, weiß ich nicht, wir sind so 4, 4:30, 5, war ich dann mal im Bett gegangen. Ne? Mhm. Da war also alles vorbei an kuscheliger, erotischer Hochzeitsnacht? Da passiert überhaupt gar nichts mehr. Wie viele Leute haben das gemacht? Wie viele haben die Wohnung so hergerichtet? Meine beiden Geschwister und 2 oder 3 von unseren Freunden. Also ich habe nicht ganz rausgekriegt, weil wir haben nicht ganz rausgekriegt, wer alles dran beteiligt. Also schon sehr nahe Leute, die beiden Geschwister und vermutlich auch Freunde von euch. Aber warum macht man denn sowas? Das ist doch nur wirklich nicht lustig. Die haben auch keine Erklärung dafür gehabt. Ne? Die haben einfach angefangen und ja, dann ist es natürlich ausgeufert. Ne? Bücher aus den Schränken rausgeholt, die lagen dann überall verstreut. Reis war natürlich überall in der ganzen Wohnung verstreut. Ja, ja. Aber wirklich auch überall auf dem Boden, auf allen Tischen, auf der Couch. Also hatte das zur Folge, dass es dann schon auch Streit zwischen euch, also zwischen den Geschwistern gab danach? Nee, überhaupt nicht. Nee. Du hast es dann doch überhaupt nicht. Also wir haben es dann vergeben. Am nächsten Tag. Ja, ich war sehr knatschig über die Schallplatten. Ne? Mhm. Wie viel sind kaputt gegangen dadurch? So 10, 15 sind auf jeden Fall kaputt. Ja, sehr ärgerlich. Ja, ja. Gut, ich bin dann wirklich dann durch Krefeld und Düsseldorf gefahren und habe dann Wochen später dann geguckt, habe ich alles wieder zusammengekriegt. Nee, aber das Allerschlimmste ist wirklich, was du gerade erzählt hast mit dem Schlüssel. Ja. Ne, da wäre ich dann auch in Panik geraten. Ja, war ich auch. Ja, ja. Also in dem Moment, da kamen ja auch die Tränen. Ne? Und da hat mein Schwiegervater gekommen, lass uns erstmal zum Jürgen fahren. Ne? Und die Matratze war, sagtest du, in der Garage? In der Garage, beide, ne? Einfach in dieser Dreck, ja, Garage ist halt eben dreckig, ne? Nicht gerade sauber. Und da waren dann diese weißen Beischen, das war alles, war gerade ein halbes Jahr, also die ganzen Möbel. Mann, ne? Oh Mann, oh Mann. Also, ja, von diesem Brauch habe ich natürlich auch gehört und weiß, dass man da irgendwie sowas. Ist das eigentlich ein. Ja, halt eben noch nicht so krass. Ist das ein amerikanischer Brauch? Ich habe keine Ahnung. Also überall macht man das nicht. Nee. Ich finde es eigentlich auch blöd, muss ich sagen. Also es sei denn, man hat jetzt irgendwie was ganz ausgefallen. Es war irgendwie in Ordnung, dass sie das machen wollten. Ne? Ja, aber nicht so. Ich habe gehofft, dass da irgendwas passiert. Ne? Nur nicht halt eben in dieser Form. Ne? Ja, nette Überraschungen irgendwie, aber nicht so krass das Ganze. Gut, wir hatten jetzt selber Hochzeit gehabt, jetzt letztes Jahr. Und war dann auch wieder Thema und ist zwischendurch immer wieder Thema. Ja, glaube ich. Ja, klar. Tief, ne? Dann habt ihr eure Hochzeitsnacht auch nachholen müssen am nächsten Tag oder so. Ich glaube noch nicht mal am nächsten Tag, weil wir waren den letzten Tag voll mit Aufräumbearbeiten beschäftigt. Ne? Dann hat die liebe Verwandtschaft und die Freunde haben euch die Hochzeitsnacht geraubt. Genau, die kann man das sagen. Stuhl, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, es ist gut gegangen und immerhin ist das eine bleibende Erinnerung, die du noch lange erzählen wirst. Ich weiß noch nicht mal, weil wir haben Fotos davon. Ich kann noch nicht mal sagen, ob ich die Fotos an dem Abend oder nachts noch gemacht habe oder ob ich die am nächsten Tag gemacht habe. Wahrscheinlich am nächsten Tag. Die Jalousien waren dann morgens auch noch unten. Ne? Ja, das war keine Zeit, wo man mal schnell ein Handy hinhielt. Das war ja komplizierter in der Zeit. Nee, das war dann nicht. Ne? Genau. Ja. Uwe, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke auch. Ne? Tschüss, danke schön. Hochzeitsnächte, unser Thema heute Nacht. Und hier ist 83 Jahre alt die Carlotta. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich dich mal spreche. Ja. Du bist immer ganz schick angezogen. Tolle Hemden und sehr angesagte Jackets. Also super. Das freut mich, dass dir das gefällt. Ja doch, hör mal, du gefällst mir überhaupt. Ich bin deine Frau der ersten Stunde. Ich habe von der ersten Stunde an, war ich deine Sendung. Wenn mein Sohn anruft, sagt das nicht anrufen, Domian ist dran. Ja, der ruft nämlich aus dem Ausland an. Das so, jetzt meine Story so. Wieder. Lustig, teils lustig, aber ist unglaublich abgefahren. Ich habe in meiner Hochzeitsnacht schon Filzläuse geknackt. Wie lange ist es her? Über 60 Jahre. Über 60 Jahre? Ja. Du hast das an meinem Alter sehen. Ich habe sehr früh geheiratet damals, aber wir hatten nichts. Du musst die Zeit ändern. Dann habe ich bei Leuten gewohnt und geschlafen bei jemand anders. Und da weiß ich nicht, ob das Bett immer sauber war. Und ich weiß bis heute nicht, wer wen angesteckt hat oder wer das geholt hat. Es war also, du musst die Zeit, die war unglaublich. Ja, ja. Du warst froh, wenn du ein Bett untermietern hast. Das hast keine großen Frage gestellt. Mhm. Jeder hatte nichts und war eine super Zeit, muss ich dir sagen. Du hast dich über jedes neue Anschaffung, wenn du einen neuen Kochpott hast, hast du dich gefreut. Ja. Erzähl mal jetzt, du hast Filzläuse knacken ich müssen. Ich weiß das überhaupt nicht, wie das passiert ist. Ich sagte, haben wir ein Zimmer bekommen, da war vorher ein 8-jähriger Junge drin geschlafen. Da haben wir das bekommen, waren wir in einem Bett, muss ich sagen, war aber besser als gar nicht. Dann sag ich so, ich muss dir sagen, so ein komisches Gefühl, da juckt es immer so. Und da sagt er, ja, du bei mir auch. Ich sage, lass doch mal gucken. Dann haben wir uns also untersucht und dann haben wir gemerkt, dass sie ein Fisch. Also saß die kleinen Eierchen, die saß sie da oben schon. Und dann haben wir zwei Daumen. Ich hatte der Vorsprecher gesagt, ihr habt das gemacht mit zwei Daumen. Ich kannte das. Ja. Ja, die blies dann geknackt. Ja. Und aber dann, sag mal, kann man sich die so schnell innerhalb von ein paar Minuten holen? Nee, die müssen schon länger gewesen sein. Aber die brauchen ja eine Zeit, bis die reifen, bis die die Spießsacken. Dann kriechen die in die Haut rein. Das hat dann erkundigt und schlau gemacht. Ja. Aber wie gesagt, wir waren auch gar nicht irgendwie mit Vorwürfen gekommen. Also wir waren ganz cool. Wir waren wahrscheinlich so geschockt von der Situation, dass wir ganz ruhig blieben. Und dann hat mein Mann damals gesagt, pass auf, du, ich habe eine Idee. Da hat er sein Rasierapparat geholt mit Schaum noch damals. Und da haben wir uns beide rasiert. Das war eine unheimliche erotische Variante unserer Hochzeit. Also Intimrasur vor 60 Jahren in der Hochzeit. Na, ja. Na, das ist ja ein Knaller. Ja, was soll man denn machen? Wie wollte die Dinger weggehen? Das ist ein Knaller. Und ging es danach dann noch ein bisschen zur Sache? Nee, ich weiß es nicht. 60 Jahre, ja. Ich habe aber schon zu seinem Vorredner gesagt, ich weiß nicht, es war bestimmt nicht toll, denn das war nie toll. War nie toll? Nee, sag mal, Carlotta, du bist ja so eine Generation, wo das mit Sexualität früher in der Jugend noch eher so eine schwierige Angelegenheit war. Hast du dann in der Hochzeitsnacht zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen? Ich doch nicht. Mann, ich war ein ganz ziemlich heißer Feger. Ja, okay. Ich bin der Vorreiter des One-Night-Stands. Was sagst du denn hier? Nee. Verstehe. Nee, aber ich meine, ihr wusst ja, wie es geht, aber ich war da, also das war auch eine sehr kurze Zeit vom Kennenlernen, Verloben und Heirat. 3 Monate. Und wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 35 Jahre. 33. Du sagst das so ein bisschen mit. Naja, war nicht gut. Aber er hatte einen sehr interessanten Beruf. Deswegen sage ich auch nicht meinen richtigen Namen. Er war sehr bekannt. Ah ja. Und aber unheimlich interessante Menschen kennengelernt. Ja. Und ich habe, was ich dir jetzt hier erzähle, unter einigen tausend oder zigtausend Zuhörern noch nie einem Menschen erzählt. Ach, das kann ich an meiner Freundin hier schon in einem sehr bekannten Kurort. Und die liegen jetzt alle schon im Bett oder unter dem Sauerstoffzelt, was weiß ich. Und jedenfalls kann ich dir das doch nicht erzählen. Also was für eine Ehre, dass du uns das erzählst. Ja, doch, ich will mal was Originelles bringen. Da hast du die traurigen Geschichten, die dir anhören. Aber ich will dir sagen. Meine meisterst du mit Grandezza, also wunderbar, du bist echt spitze, dein Job aber machst du. Ja. Vielen Dank, okay. Aber das ist natürlich schon, das ist schon sehr, sehr, sehr originell, wenn die Filzläuse Intimrasur vor 60 Jahren in der Hochzeitsnacht und dann noch Sex, das ist schon abgefahren. Ja, und ich habe nie mehr mit ihm darüber gesprochen und auch nicht mit meinem Sohn, dem ich fast alles erzähle. Ah, ja. Ich habe das niemals, ich weiß auch nicht warum, es ist mir plötzlich eingefallen, wie ich Hochzeitsnacht. Das habe ich, glaube ich, verdrängt. Ich habe das nachher gesagt, Mensch, das war ja das absolute Kerle nochmal. Was hast du denn da für ein Ding erlebt? Sag mal, wenn du mir gerade erzählt hast, das war nicht so dolle mit dem Mann in Sachen Sexualität. Nachdem du dann von dem Mann getrennt warst nach 30 Jahren, hast du dann nochmal eine neue Beziehung gehabt? Ich hatte 10 Jahre noch eine Beziehung. Ja. Also Lebensabschiedsgefährte und dann bin ich jetzt hier allein in einen sehr schönen Kurort gezogen und lebe sehr gut. Wie ist denn das jetzt in deinem Alter, 83 Jahre? Hast du dann noch erotische Sehnsüchte? Aber hallo. Und? Wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bitte? Du bist so befreit. Ja. Du bist so, denkst immer nur, was kann hier eigentlich noch passieren? Ja. Die Moral ist sowieso indiskutabel in deinem Alter. Und Männer, die wollen junge Mädels haben. Die wollen noch, ja, das ist das Problem. Nicht vergessen. Das heißt, wenn du mich siehst, schätzt du mich alles ein. Nur nicht auf 83. Bin ich völlig von überzeugt. Ich sehe höchstens aus, laut meines Arztes, wie 69. Höchstens. Ich würde sagen 65. Ja, no, ja, aber. Und ja, habe ich aber, Carlotta, wenn du sagst, dass du erotische Sehnsüchte hast, wie befriedigst du die denn? Wie man es immer macht. Alleine? Natürlich. Ja, also mit den Männern ist nichts mehr. Naja, doch, ich hätte gerne einen Mann. Ja, aber das ist ist so ausgeschlossen. Ja. Die wollen dann versorgt werden, dann soll ich dann die verschissenen Unterhosen waschen und die stinkenden Socken. Nee, also, aber nein, danke. Redest du mit anderen Frauen deines Alters über Sexualität? Ach, die haben doch alle keine. Die haben keinen mehr. Ach, was? Und wenn du denen sagen würdest, ich befriedige mich noch selbst, kriegen die einen roten Kopf. Ach, da sagt schon auf und die schreien davon. Ich bin sowieso der Exot überall, wo ich erscheine. Ja, lustig, aufgeschlossen und Rheinländerin. Ich bin ganz in der Nähe geboren. Ja. Hört sich ja schon an. Ich höre es an der an der Sprache. Naja, obgleich ich auch lange in Berlin gelebt habe, es bleibt. Und ich sage jetzt nicht mehr, sonst wissen ja auch da Leute, die zuhören, wer ich bin. Ja. Ich bin sowieso sehr bekannt in wollen wir es nicht zu genau dann machen. Nee, deswegen, mein richtiger Name ist auch anders. Also wie schießt Carlotta, so schrift wie Sinn. Carlotta. Also Carlotta, das ist eine tolle Geschichte. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Und bist eine tolle Frau. Ja, danke. Muss ich sagen, also Hut ab, mit 83... Chapeau. Finde ich das ganz toll, ja, wirklich. Ja, in der Tat. Danke. Alles Gute. Und danke, Dito. Viel mach Glück. Weiter, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, Michaela ist hier. Michaela ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Michaela. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit meiner Vorrednerin mithalten kann. Ja, das ist schwer zu toppen, ne? Oh, ganz schwer. Mann, Filzläuse und Intimrasur. Das ist schon heftig. Vor 60 Jahren. Ja, also ich habe 1995 in Las Vegas geheiratet. Ah, nein, das ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Das ist ja auch nicht. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der in Las Vegas geheiratet hat. Ich habe auch noch nie jemanden persönlich kennengelernt, der in Las Vegas geheiratet hat. Das ist doch gar nicht mal so selten. Ja, aber das hat sich noch nie so ergeben. Warum habt ihr in Las Vegas geheiratet? Uns war es von vornherein klar, dass wir gar nicht so auf so eine große Familienfeier zu Hause stehen und dass wir das eigentlich nur für uns machen wollen. Mhm. Und deshalb kam ich als großer Amerika-Fan eigentlich nur auf Las Vegas. So, jetzt erzähl uns mal bitte, wie heiratet man in Las Vegas? Wie geht das? Also wir hatten damals Probleme, uns etwas schlau zu machen, weil mit Internet war es noch nicht so. Da haben wir uns ein paar Informationen besorgt. Sind dann recht unbedarft rübergeflogen und hatten uns eigentlich nur eine Reise rausgesucht, wo wir 2 Tage Aufenthalt in Las Vegas hatten, damit wir das alles geregelt bekamen. Mhm. Und die Wedding Chapel, die haben wir uns aus den gelben Seiten rausgesucht. Mhm. Da hat mein Ex-Mann mir die gelben Seiten gegeben, hat gesagt, such dir was raus. Und da waren 2, die ich zur Auswahl hatte. Entweder eine, wo ein Elvis-Imitator uns getraut hätte, aber da hätte ich mich weggeschmissen vor Lachen. Ja. Oder halt dieses Drive-Up-Wedding-Window. Da haben wir im Auto geheiratet, im Cabrio. Ach. Ja. Erzähl mal, wie geht denn das? Man fährt dahin, ja. Macht ein paar Formalitäten, die wirklich sehr gering sind. Ja. Und da kommt halt jemand, macht das Fenster auf, wie bei McDonald's. Und der Typ, der uns getraut hat, der war auch noch tätowiert bis hinten gegen. Also, Moment, das Fenster ist ja nicht auf, das Dach ist ja runter. Das Dach vom Auto ist runter. Ist runter. Man fährt vor, wie ach bei so. McDonald's, wo man sein Essen bekommt. Und der macht sein Fenster auf? Der macht dann einfach nur das Fenster auf und traut ein, im Auto sitzend. Wie macht er das? Hat er da so einen gestanzten Spruch wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Da gehe ich mal eigentlich fest von aus. Hast du so grob noch in Erinnerung, was der gesagt hat? Du hast es verstanden? Verstanden eigentlich schon, aber in Erinnerung wirklich nicht mehr. War das ein langer Spruch? Nee, das waren wirklich nur ein paar Minuten. Und dann? Gab es wenigstens irgendwie einen Tusch oder eine Musik oder irgendwas? Überhaupt nicht. Gar nichts? Wir haben noch nicht mal die Kapelle von innen gesehen. Wir haben ja nur draußen davor im Auto gesessen. Ach, das war eine Kapelle. Da war auch eine Kapelle. Ja, genau. Mhm. Das ist eine Kapelle. Man hatte die Wahl, reinzugehen und drin getraut zu werden. Mit dem Elvis-Imitator drin? Nein, der Elvis-Imitator, das war schon wieder ein anderes. Ach, das war noch wieder was anderes. Verstehe. Genau. Und hat der euch dann irgendwie ein Papier in die Hand gegeben oder ein Dokument oder irgend sowas? Ja, genau. Da bekamen wir ein Dokument. Damit sind wir zur Honorarkonsulin gefahren. Die hat eine Kopie davon gemacht. Mhm. Das musste dann in Amerika beglaubigt werden. Wir bekamen ein paar Wochen später ein Schreiben nach Deutschland. Mhm. Das musste dann übersetzt werden. Mhm. Und damit sind wir dann hier zum Standesamt und haben das hier eintragen lassen. Ach so, und somit ist das dann hier auch gültig? Genau, ja. Musstet ihr da auch Ja sagen? Ja. Das schon, also yes, muss yes, ich dir sagen. Yes, I will, ja. Yes, I will. Hm? Völlig, völlig verrückt. Ja. Innerhalb von wenigen Minuten ist man dann, und dann standen da auch noch Autos, wie das eben bei den Schnellimbissketten auch ist, auch hinter euch noch, die warteten? Nee, in dem Moment, da war wirklich gar nichts los. Sie waren in dem Moment die Einzigen, die draußen mit dem Auto warteten. Warst du enttäuscht, dass das so schnell dann fertig war? Das war alles so unwirklich. Das kann man eigentlich gar nicht so recht beschreiben. Ach, ein bisschen unromantisch, oder? Wenn man heiratet. Will man da nicht ein bisschen Zeremonie und Ritual oder so? Also darauf kam es mir jetzt eigentlich gar nicht so wirklich an. Hauptsache in Amerika und Hauptsache kitschig und schräg. Und schräg. Und es war natürlich warm. Sehr heiß. Sehr heiß. 40 Grad, ja. So, dann wart ihr beiden dann innerhalb von ein paar Minuten, nachdem ihr Yes, I Will gesagt hattet, verheiratet? Genau. Und dann? Dann sind wir in den Supermarkt gefahren und haben uns Eis gekauft zum Abkühlen. So, und dann kam natürlich die Hochzeitsnacht in Las Vegas. Ja, nein. Nein. Nicht, die ist ausgefallen, weil bis dahin ist ja so viel Zeitverschiebung, dass man einfach nur müde, weil der ganze Biorhythmus völlig außer Kontrolle gerät. Ja. Und die haben wir dann in Deutschland nachgeholt. Wie? Was habt ihr denn an dem Abend gemacht? Seid ihr direkt zurückgeflogen oder was? Nein, wir sind nicht gleich zurückgeflogen, aber weil der Zeitunterschied ja so riesig ist, ist man zu unterschiedlichen Tageszeiten müde. Ja. Und wir waren einfach nur müde und sind nach dem Eisessen eingeschlafen. Wie lange wart ihr denn insgesamt in Las Vegas? Nur 2 Tage. Die ganze Reise hat 2 Wochen gedauert, aber wir hatten 2 Tage Aufenthalt in Las Vegas. Habt ihr in einem dieser gigantischen Hotels da gewohnt? Es war eigentlich ein ganz reguläres Howard Johnson. Keins von diesen ganz großen. Und ihr wart auch nicht bei Siegfried und Roy? Nein, leider nein. Das habe ich ja noch gesehen. Ich war mal dort und habe die Show gesehen und fand die wirklich irre damals. Ah, da bin ich ja ganz neidisch. Ja, das hat mich auch beeindruckt. Im La Mirage, glaube ich, also Mirage hieß das Hotel, riesengroßes Hotel. Da habe ich diese Show gesehen, ja. Und hatte auch immer so ein bisschen Angst, weil diese Tiger, da war kein Gitter zwischen dem Publikum und der Bühne. Und die Tiger waren einfach so auf dem. Und da dachte ich mir, wenn jetzt irgendein Tiger durchdreht und in das Publikum reinspringt, wäre es passiert, ne? Das ist ja leider dann später passiert. Naja, so nicht direkt, aber dann. Mit Siegfried und mit Roy. Ich weiß gar nicht, wer angefallen wurde. Naja, jedenfalls einer von beiden. Ja. Ja, ja, das ist ja auch eine irre Sache. Heirat in Las Vegas. Bist du noch mit diesem Mann verheiratet? Nein, ich bin schon lange wieder geschieden. Aber trotzdem bleibt das coolste Erlebnis meines Lebens. Würdest du das nochmal machen? Immer wieder. Immer wieder? Ja, klar. Ach, das ist ja verrückt. Ich dachte, das wäre so eine schräge Sache, die man dann so einmal macht, aber dann auf keinen Fall nochmal. Ja, vielleicht wird eine neue Auflage auch nicht mehr ganz so schön, weil das Erlebnis, das war einfach nur... Naja, also beim nächsten Mal musst du dich von einem Elvis-Imitator trauen lassen. Wenn schon kitschig, dann auch komplett kitschig, ne? Aber hallo. Und da müsste irgendwie so eine etwas ältere Amerikanerin, eine geschminkte, stark geschminkte Amerikanerin, auf so einer Heimorgel müsste diesen Hochzeitsmarsch spielen. Wie man das aus schlechten Filmen kennt. Und aus den Simpsons kennt. Ja. Da kenne ich das nämlich auch her. Ja. Schön, dass du uns angerufen hast, Michaela. Ja, war gerne doch. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Tschüss, tschüss, danke. 0800 220 5050, unser Thema Hochzeitsnächte. Und hier ist Georg und Georg ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Georg. Georg, deine Hochzeitsnacht. Nun, das war, wie man so schön sagt, etwas mit Hindernissen. Das war eigentlich eine recht lustige Geschichte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch nicht ganz so lustig. Wie lange liegt es zurück? Das liegt 30 Jahre zurück. 30 Jahre. Mhm. Der Hergang war so, man muss sich das vorstellen, normale Hochzeitsfeier. Später am Abend dann noch die große Sause mit allen Gästen. Und irgendwann einmal geht es dann natürlich auch nach Hause. Mhm. Und so gegen 4, 5 Uhr waren wir dann auch quasi so weit, dass man sagt, gut, jetzt machen wir mal das Wichtigste des Abends. Mhm. Und die Vorbereitungen dazu waren recht stürmig, das kann man ruhig sagen. Hattet ihr denn dieses noch nie vorher gemacht? Doch. Aber ja, kann ja mal fragen. Doch, sicher, aber ja. Das ist halt eben in diesem Fall auch aufgrund des Tages wohl etwas Besonderes. Natürlich, ja. Umstände auch mal etwas turbulenter als sonst. Mhm. Auf jeden Fall hat es während der ganzen Geschichte einen kleinen Missgriff gegeben. Und es hat einen großen Schmerz gegeben. Bei wem? Bei mir. Ja. Und das Ergebnis war, Schwellkörper ist geplatzt. Das heißt also, auf gut Deutsch gesagt, sagt man dazu Penispanne. Oh. Und man muss sich das vorstellen wie ein Muskelabriss, so was Ähnliches, ja. Wie oder schlimm. Ein Knochenbruch, es tut ordentlich weh. Ein Penisbruch in der Hochzeitsnacht, ja. Was kann es denn Grauseligeres geben? Naja. Aber da habt ihr es aber ganz heftig getrieben, ne? Oder? Na ja, sagen wir mal so, wenn man sich nicht in der Richtung etwas geirrt hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Ist es denn wirklich durch einen Griff passiert oder bist du irgendwie abgerutscht? Es war wahrscheinlich ein Griff oder Abrutsch, ich weiß es nicht so ganz genau. Ihr wart auch ein bisschen angechickert, ja, ne? Und natürlich, und es war auf dem Tisch, ne? Und so weiter. Auf dem Tisch auch noch, ja, nicht ja, mal im Bett. Im Tisch. Auf dem Tisch. Quasi ein Tisch war das, ja. Wohnzimmertisch? Küche? Ja, so der Art war das schon. Die Gäste waren aber alle weg. Die waren schon lange weg. So, stechender Schmerz im Penis. Jo. Es schwillt wahrscheinlich irre an gleich. Ja. Blutet das auch? Nein, blutet normalerweise nicht, weil die Blutung ja im Inneren steht. Die sind im Inneren, genau, ja. Nur, wie man so schön sagt, der Zipfel wird dann auch rot, wie ein Blutwürstel. Ne? Ja. Was und, dann? Was habt ihr denn gemacht? Ja, was muss man dann machen? Hat eben sehen, dass man irgendwie zur ärztlicher Versorgung kommt. Und damals war es ja so, da gab es diese berühmten Notrummen, 110 und 112 noch gar nicht. Und da hatte man also gewusst, weil man hat das vor. Die gab es damals noch nicht, vor 30 Jahren? Doch. Nein, das gab es bei uns damals noch nicht. Und da haben wir also ebenso in die Zeitung, haben wir immer unsere Notarztnummern gehabt und so weiter. Haben also auch den Notarzt angerufen und der Teufel macht sein Spiel. Der Notarzt war die stellvertretende Hausärztin, das heißt, sie war auch noch bekannt. Und so circa eine Stunde später war die Dame dann da. Dann war es aber morgens um 5 schon, ne? Ja, sicher. Und hat sich dann den ganzen Vorfall schildern lassen und begutachtet und angeguckt. Und hat natürlich breit gegrinst. Und du hast dich wahrscheinlich in Grund und Boden geschämt, oder? Ehrlich gesagt nicht. Ich war einer von der etwas robusteren Sorte. Ich meine, das gehört zum Risiko und kann auch mal passieren. War dir das nicht peinlich, vor der Ärztin dann dein bestes Stück da zu präsentieren? Ehrlich gesagt nicht, nein. Nee. Nein. So, was hat dann die Ärztin gemacht? Ach, sie hat erst einmal gemeint, das ist also das allererste Mal, dass sie so etwas im Leben überhaupt sieht. Fand die also interessant? Ja, natürlich fand sie das interessant. Hat sich alles genau angeguckt, von allen Seiten? Ja, natürlich. Ja. Und dann war sie also der Meinung, mache in dem Sinn können wir nichts. Wir müssen also lediglich kühlende Umschläge. Mhm. Und dann halt eben auch die nächsten 2 bis 3 Monate sollte man auch daraufhin Ruhe geben, hat sie dann gemeint. Mhm. Und dann kam dann noch die Frage, das war ja eigentlich auch dann noch der nächste Witz, war das ein Verkehrsunfall? Dass diese Frau, wenn es ein Verkehrsunfall gewesen wäre, hätte ich die Polizei angerufen. Und meinte die das ernst? Ja, ach. Das war damals halt so. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Die wusste nicht, dass ihr Hochzeitsnacht hattet? Nö, das hat sie nicht gewusst. Wusste nicht. Nein. Du sagst es gerade, das war eine bekannte Ärztin von eurer Hausärztin. Ja, die Stellvertreterin. Die Stellvertreterin. Der eigentlichen Hausarzt, die man natürlich auch gekannt hat, weil man kommt ja auch mal. Aber nur so, also nicht privat kannte die nicht? Ich kannte sie auch privat, weil ich habe einen Jagdhund und der hat sich zweimal mit ihrer Katze beschäftigt und da war mir natürlich auch ein Stück weit bekannt. Das habe ich nicht verstanden. Die Katze hat sich mit dem Jagdhund beschäftigt? Ich hatte einen Jagdhund und mein Jagdhund hat sich mit ihrer Katze beschäftigt. Ach so, da seid ihr. Ja. Natürlich ein Stück weit bekannt. Ich verstehe. Also heute kommt man ja, glaube ich, ins Krankenhaus und ich weiß nicht, was die da machen bei dem Penisbruch. Könnte Herr Bohlen uns sicher genauer erzählen, wenn er gerade auch uns anrufen würde wollen. Und wie lange hat das denn gedauert, bis sich das dann wieder reguliert hat? Circa 3 Monate. 3 Monate? Ja. Und du hast dann aber weiter nichts gemacht? Nein, um Gottes Willen, weil man hat gesagt, wenn man wieder zu früh aktiv werden würde, könnte es passieren, dass erneut das Gefäß reißt. Ja. Und man muss auch aufpassen während dem Aushaltprozess, dass sich also keine Blutgrinsel bilden, die dann wieder in die Blutbahn gerade. Warst du denn zwischendurch dann auch nochmal bei deinem Arzt? Ja, natürlich. Ja, und das ist dann unter ärztlicher Aufsicht. Ja. Aber das war ja ein hartes Los. Du warst frisch verheiratet und konntest 3 Monate nichts machen. Kommt vor. Ja. Umso schöner war es danach dann. Jo. Aber sag mal, wenn einem so etwas einmal passiert, so ein Penisbruch, ist man dann nicht zeitlebens irgendwie verspannt beim Sex und hat Angst, das könnte wieder passieren? Die Angst ist teilweise da, aber ich glaube, man hält es dann bei vielen Dingen im Leben auch. Man sagt, man geht das Risiko ein, ansonsten lässt man es halt eben generell. Ich bin der erstere Typ gewesen. Ja. Und ist dann auch alles gut gegangen bis heute? Bis heute, ja. Mann, oh Mann, das ist natürlich auch eine Hochzeitsnacht. Eine Hochzeitsnacht mit Penisbruch. Das hat uns der Georg erzählt. Danke für deinen Anruf. Ebenfalls. Alles Gute, tschüss. Noch und vielen Dank für die Sendung. Ich finde sie wunderbar. Dankeschön, freut mich, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt Hochzeitsnächte. Und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über besondere Vorkommnisse in eurer Hochzeitsnacht. Das können nur so Dinge sein, wie wir gerade gehört haben. Oder auch kuriose Sachen, wie Carlotta uns das gerade erzählt hat mit den Filzläusen und der Intimrasur. Es können aber sicher auch ernste Sachen sein, die vielleicht nicht so gar so schön sind, wenn ihr daran zurückdenkt. 0800 220 50 50 und weiter geht es mit der Ilona. Ilona ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen. Ilona, was war bei dir in der Hochzeitsnacht? Ja, also... Halt. Ich bitte den Fernseher oder den Ton vom Radio ganz wegzuschalten. Also, gut, ja. Moment. So, Ilona geht jetzt weit ins Zimmer rein, schaltet jetzt den Ton ab. Besser? Ja, ich bin... Ja, okay. Ja. Also ich habe in Gretna... Ja, der Ton ist immer noch da. Das ist ja auch nicht so einfach, den Ton wegzuschalten. Ganz wegmachen? Ja, bitte. Ja, das erzählen wir immer wieder gerne. Schaltet euren Ton aus, wenn wir uns hier unterhalten. Jetzt ist so, klar. Jetzt. Ja. Jetzt können wir entspannt reden. Ja, also ich habe 1963 in Gretna Green geheiratet. Ah, in Gretna Green. Jo. Das ist in England, ne? In Schottland. Und ich war also 19 Jahre alt und mein damaliger Ehemann oder Angehender war 38, genau doppelt so alt. Ja. Und damals war man noch nicht volljährig mit 19. Genau. Ich war 19. Und kam gerade so aus der DDR nach West-Berlin rüber und habe ihn da kennengelernt. Ja. Und natürlich Romantik und toll. Und das habe ich dann alles mitgemacht. Und man musste 6 Wochen in Gretna Green sich anmelden und dort wohnen, ehe man ein Aufgebot bestellen konnte. Ja. Und das war, ich habe das so in Erinnerung, ganz vage in Erinnerung von früher, das ist aber auch noch vor meiner Zeit gewesen, dass auch so viele Hippies da geheiratet haben, ne? Na, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Na gut. Also so 14-, 15-Jährige, die nicht heiraten durften in Deutschland oder woanders. Wie alt musste man denn in Gretna Green mindestens sein? Mindestens weiß ich gar nicht, 14, 15. Ja. Aber mit 19 ging es auf jeden Fall und in Deutschland erst mit 21, ne, oder? Wir waren erst mit 21 volljährig, ja. Es sei denn, die Eltern hätten das erlaubt, glaube ich. Nee, das haben sie nicht erlaubt. Haben sie nicht erlaubt. War schon immer so ein bisschen splinisch und dann Gretna Green und super und toll. Du sagst, du kamst aus der DDR. Waren deine Eltern auch noch in der DDR? Nein, mein Vater war Holländer und wir sind damals, als die Mauer gebaut wurde, ausgereist, weil das nicht mehr alles ging. Verstehe. Wir sind legal ausgereist. Ja. Und naja. So, und die hätten dir das nie erlaubt, dass du in dem Alter schon und dann so einen uralten Mann von 38 heiratest. Ja, nee, hätten sie nicht. So, dann geht's ab nach Schottland. Nach Schottland. Und dann 6 Wochen am Ort haben wir so einen Wohnwagen gemietet und haben wir uns allerhand in Schottland noch angeguckt. Und dann kam also der Hochzeitstag und ein normales Office. Man musste also einen Dolmetscher haben, dass man auch Deutsch verstand. Das musste man alles kaufen und bezahlen. Mhm. Und naja, war alles sehr romantisch, eine Schmiede, so uralt, wie man das so kennt. Achso, also da ging es romantischer zu als in Las Vegas. Ich mir so vorstellen. Ja. Und naja, und dann kam die Hochzeitsnacht. Kurz bevor du davon erzählst, wie war die Zeremonie? War das eine Schmiede, sagst du? Ja, das war früher, ganz früher mal, wo man dieses Heiratsparadies war, eine Schmiede, so mehr als Museum schon gemacht. Ja. Und dann war es natürlich ein ganz normales Office, so wie ein Standesamt mit Standesbeamten und Trauzeugen. Ach so, und dann kann man sich die... Natürlich musste man einen Dolmetscher. Ja, genau. Und kann man sich die Zeremonie so vorstellen wie hier bei uns auf dem Standesamt? Ja, genau so, ja. Ah ja, genau so. Ja, genau so. Und eine super Heiratsurkunde hat man dann gekriegt, die in Deutschland anerkannt wurde. Also das ging nicht mehr anzufechten und gar nicht, das musste anerkannt werden. Das war dann Gesetz. Das war Gesetz, ja. So, dann kam die Hochzeitsnacht in Gretna Green. In Gretna Green, ja. In diesem Wohnwagen. In dem Wohnwagen, genau. Und naja, und dann hat mein damaliger toller Ehemann mir also eröffnet, dass er auf Sadomaso stand. Ach. Und das hat mich also so geschockt. Ich war nicht so ein Kind von Traurigkeit gerade, aber wusstest du, was das war? Ja, ausgepeitscht wollte er werden und allerhand solche Sachen. Nee, ich meine, als er sagte, ich stehe auf Sadomaso, wusstest du damals, was das überhaupt bedeutet? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ich habe mir erklären lassen und dann war gleich eises Kälte zwischen uns und zwei Tage später sind wir nach Deutschland zurückgefahren und ich bin gar nicht zu ihm hingezogen und hatte auch eine Wohnung und bin sofort zu meinen Eltern hingezogen. Und die Ehe wurde nie gelebt? Nee, nie. Nee. Und anderthalb Jahre später bin ich dann geschieden worden. Ah, dann das ist ja ein Ding. In der Hochzeitsnacht öffnet er dir, dass er gerne ausgepeitscht werden. Ja, also er wäre am liebsten von dir in dem Wohnwagen ausgepeitscht worden. Genau, in dieser Hochzeitsnacht. Wie lange kanntest du den vorher? Ein paar Monate. Gab es da schon Sex zwischen euch beiden? Ja. Aber normalen Sex? Ja. Da hat er nichts dergleichen gesagt? Nee, überhaupt nicht, nee. Und da in der Nacht eröffnet er es dir? Ja. Da warst du doch wahrscheinlich wahnsinnig geschockt, ne? Ja, und wie? Und dann nach Berlin zurück. Wir wohnten ja in Berlin. Und meine Eltern haben dann gleich erstmal rumgemault. Bist du verheiratet? Ja, ja. Mhm. Ja, das haben wir dir alles gesagt. Und das ist nichts. Und jetzt ziehst du auch da nicht hin? Nee, auf keinen Fall. Mhm. Den habe ich also so nicht erzählt, wie das so alles gewesen ist. Ach so, das hast du geheim behalten. Ja, hast du nie erzählt? Nie behalten. Nie auch später erzählt? Ja, doch später schon mal, aber dann... Ist ja auch ein bisschen peinlich. Ja. Aber du warst doch nicht in der Versuchung, vielleicht das mal auszuprobieren, ihn auszupeitschen? Nee, überhaupt nicht. Das war nur überhaupt nicht deine Welt? Nee. Der war für mich sofort unten am Boden und da ist ein junges Mädchen bin ich gewesen und er 38. Ja, klar. Aber du warst wahrscheinlich am Anfang irre verliebt in den, ne? Dass ihr dann dahin gefahren seid. Ich weiß das heute gar nicht mehr. Ich glaube, von der DDR nach West-Berlin rüber und alles so toll. Mhm, alles neu. Und alles hat er mir geboten. Der war Maurerpolier und verstehe. Ledig auch gewesen und das hat mich irgendwie fasziniert und gereizt und das und war eigentlich alles. Dann verliebt, endete es kann so. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, verstehe. Mann, oh Mann, Ilona, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist die Gabi noch. Gabi ist 62. Hallo Gabi. Ja, grüß dich Thomas sagt und grüß dich Jürgen. Deine Hochzeitsnacht. Ja, meine Hochzeitsnacht, das ist der Albtraum einer jeden Frau. Ich habe meine Tage bekommen. Ach du je. An dem Tag. Ich habe 1969 geheiratet. Und da wir kein Geld für eine Hochzeitsreise hatten, haben wir uns damals, das war 1969, vor 40 Jahren, haben wir uns im Hotel für Jahreszeiten, haben wir uns eine Hochzeitssuite gemietet. Nicht schlecht. Und wollten das ganz toll feiern. Und auch mal in einem schönen französischen Bett, weil damals gab es ja noch den Kuppelparagrafen. Diese Möglichkeiten wie heute waren ja nicht, dass man zusammen wohnte und zusammen schlief. Ja. Wir hatten das alles so toll geplant und wir kommen aus der Kirche und sind dann nach Hause gegangen zum Kaffee trinken und da kriegte ich meine Tage. Und da war Schluss mit lustig? Ja, da war Schluss mit lustig und dann habe ich das meinem Mann gesagt. Der hat gesagt zu seinem Onkel, du hör mal, ich brauche einen Whisky. Und da sagt er, was ist los, hat deine Frau deine Tage gekriegt? Aus Spaß. Und da sagt er, ja. Und da sagt er, warum soll es dir besser gehen als mir? Und dann sind wir um 6 Uhr sind wir abgehauen ins Hotel und mit den üblichen Sprüchen. Wir haben das keinem erzählt. Also ich nehme das heute auf und werde es meinem 87-jährigen Vater vorspielen. Die wissen bis heute nicht, dass wir in dem Sinn keine Hochzeitsnacht hatten. Was habt ihr dann gemacht in dem tollen Hotel? Ja, wir haben gegessen. Die haben das so doll gemacht. Das war eine 80 Quadratmeter große Suite. Wow. Und mit Kerzen und Rosenblättern und Champagner. Ich habe geweint die Nacht. Ach, du Armes. Ja, gut. Es war ja alles anders geplant. Ja. Nicht? Und wir haben es auch keinem erzählt, weil sonst konnten sie ja ihre Sprüche nicht loslassen. Ich verstehe. Nicht? Und ihr musstet am nächsten Tag dann so tun, als hätte da der Bär getanzt. Ja, wir waren 3 Tage da. Aber es hat nun mal leider auch 3 Tage gedauert. Und wir haben es auch keinem erzählt. Hattest du denn oder hattet ihr vorher schon miteinander mal geschlafen? Ja, wir haben 3-4 Mal miteinander geschlafen gehabt. Und aber wie gesagt, wir wollten diese Hochzeitsnacht ganz besonders. Ja, das sollte zelebriert werden. Was ganz Besonderes sollte was sein. Was ganz Besonderes machen. Und wir sind noch in das Hotel gekommen und dann kamen die ganzen Lufthansas, die Stewardessen, die standen alle an der Rezeption, ich in meinem schicken Brautkleid und die üblichen Sprüche. Da habe ich nur gedacht, wenn ihr wüsstet. Und da hatte ich schon Tränen in den Augen. Sag mal, dein Mann, ist er da gut mit umgegangen? Ja, oder? Ja, er ist gut mit umgegangen. Aber ich fühlte mich irgendwie schuldig, dass ich das versaut hatte. Ja, ne? Aber du konntest ja nichts dafür. Ich konnte nichts dafür, nein. Dennoch, hätte es natürlich der eine oder andere Kerl, hätte dir vielleicht Vorwürfe gemacht, Obwohl das natürlich völliger Unsinn ist, aber man weiß, die Stimmung. Ja, gut, wir haben gekuschelt, nicht? Aber es war nicht das, was wir uns eigentlich zur damaligen Zeit so gedacht hatten. Verstehe. Wir haben es natürlich nachgeholt. Aber genau, ich wollte gerade sagen, irgendwann wurde es nachgeholt. Wie war es denn dann? Nach 3 Tagen sind wir ja nach Hause gegangen, denn haben wir das nachgeholt. Aber es war halt doch eine gewisse Enttäuschung, wenn es auch in einem wunderschönen Rahmen war. Ja, also mein Gott, für Jahreszeiten und ja, damals war das ja was ganz Tolles, 1969. Aber hallo, da habt ihr aber schon Kohle gehabt damals. Und, nee, da haben die Eltern bezahlt. Wir hatten ja keine Hochzeitsreise. Deswegen haben wir das auch nie erzählt, dass die praktisch ins Wasser gefallen ist, auf Deutsch gesagt. Mann. Dann war die Hochzeitsnacht umso schöner hinterher wieder zu Hause in den vier Wänden. Ja, sicher. Ich höre, deine Musik läuft. Ja, liebe Gabi, grüß mal ganz herzlich deinen Papa. Mach ich. Ich werde ihm das am Wochenende vorspielen. Das freut mich. Dann werde ich ihm das mal sagen, wo sein Geld hingegangen ist. Alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Ja, alles klar, Jürgen. Tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Hochzeitsnächte in der Technik Nami Strack. Und morgen sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Dann wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt dann zu jedem Thema anrufen. Ab 0 Uhr sind wie immer unsere Leitungen geschaltet und ihr könnt rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis dann, ciao.